lichten Turmen und grauen Freilichtern. Er ist am frühen Morgen mit leichtem Sinn den Kahn, mit leichtem Sinn den Kahn. Da lagert rings noch Friede auf Wald und Flur und Bach. Er ruft mit seinen Liedern die goldene Sonne wach. Er ruft mit seinen aus heller, frischer Brust. Die Arbeit gibt ihm Stärke, die Stärke Lebenslust, die Stärke Lebenslust. Da wird ein Bund gewinnen in allen Tiefen laut und plätschert durch den Himmel, der sich im Wasser baut. Doch wer ein Netz will stellen, braucht Augen klar und gut, muss heiter gleich den Wellen und frei sein wie die Flut, und frei sein wie die Flut. Dort hangelt auf der Brücke die Hirte, schlauer nicht, blieb auf nur deine Tücke, blieb auf nur deine Tücke. Schlauer Wicht, auf nur deine Tücke, den Fisch betrügst du nicht.